Über diesem Buche saß der Prediger manchen lieben Abend, denn er hatte aus den Bauern alles herausgefragt, was sich in Ödringen und hinterher in Perhobstel an wichtigen Dingen begeben hatte, und das hatte er sich auf allerlei Zettel geschrieben. Von einem Wehrzuge hatte dann Renneken Klaus außer einem silbernen Kreuze und einem goldenen Atalkelche das Buch mitgebracht, das die Marode-Brüder mit sich geschleppt hatten, weil es in teures Leder gebunden war und drei silbervergoldete Schlösser hatte, und nun saß der Prediger, so oft er Zeit hatte, darüber und schrieb alles das hinein, was er erfahren hatte. Auf der ersten Seite war ein schwarzes Kreuz gemalt, das aus einem roten Herze kam. Darunter war zu lesen: »Unser Anfang und unser Ende steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.« Auf der zweiten Seite aber stand »Historia Perhobsteliana Ödring Sique«, das ist »Gründlicher, wahrhaftiger und beständiger Bericht von dem anjetzt Wüstendorfe Ödringen und der Notkirche und Gemeinde Perhobstel, sowohl was sich unter seinen Zeiten begeben, als was er, Feber, die früheren herausbekommen, der posteritet und nachgekommen zu Gut und Besten, durch J.J. Josephum Putfakenium Predicatorium A.O. D.N.J. 1632. Schon im nächsten Monat musste der Prediger wieder einen Todesfall eintragen, und wenn ihm dabei auch keine Träne aus den Augen lief, so ruhig wie sonst schrieb er doch nicht, denn wieder war ihm jemand genommen, dem er mehr zugetan war als irgendeinem anderen aus der Gemeinde. Der alte Uhl war's. Schon längere Zeit hatte er es auf der Brust gehabt, und als die Wolfsbeuren ihm unter den Händen wegblieb und nicht wieder zu sich kam, da wurde er wie ein Schatten an der Wand, denn wer es nicht wusste, wie es war, der hätte die beiden für Vater und Tochter gehalten, wenn er sie zusammen sah. Bevor er ganz von sich kam, hatte er noch gesagt: »Ich komme zu meinen Töchtern Rose und Johanna.« Ein Vierteljahr darauf, als die erste Dullerche über der Heide sank und die Reuke über der Wohlt riefen, ritt der Prediger mit Schäfenkasper, der ihm neben der Arbeit auf dem neuen Hofe und den Gotteslohn als Küster diente, und mit Mertensgard, der auch einer von den Stillen um ihn war, die keine starken Getränke und kein unchristliches Wort in den Mund nahmen, nach Engensinn. Die Wolfsbäuerin hatte ihm alles anvertraut, was zwischen ihr, Wieschen und Drewes Vater abgemacht war, denn ihrem Mann wollte sie keine Unruhe machen. Der Prediger hatte ihr in die Hand versprechen müssen, dass er dafür sorgen wolle, dass das Mädchen als Bäuerin auf den neuen Hof käme. »So also sieht der berühmte Oberobmann meine Drewes aus«, dachte der Prediger, als er dem Burvogt die Hand gab. »So alt und mit so weißen Haaren und so vielen Falten um den Mund und bei den Augen hatte er ihn sich nicht vorgestellt. Wenn der Mann auch noch wie eine Eiche dastand, der Wurm saß in ihm, unter der Borke war er morsch und olmig. Er wusste wohl, was den Mann drückte, der eines Tages gesagt hatte: »Ehe, dass ich mir und meinen Leuten auch nur einen Finger ritzen lasse, will ich lieber bis über die Enkel im Blute gehen.« Aber wem ging es nicht so von den Männern, die sich auf ihren Höfen gehalten hatten? Als er dann mit den Bauern über Wieschen und den Wolfsbauern gesprochen hatte und mit ihm allein war, denn das Mädchen war mit der Magd melken gegangen und der alte Mann ihm offenbarte, was er auf dem Herzen hatte, tröstete er ihn so gut er konnte. »Wer sich und die Seinen gegen Schandtat und Greuel wehrt und Witfrauen und Waisen beschützt, Drewsbur«, sagte er, »dem wird unser Herrgott willkommen heißen, und wenn seine Hände auch über und über rot sind.« Da hatte der alte Mann tief aufgeseufzt und gesagt: »Denn so will ich mir darüber keine Gedanken mehr machen, euer Ehren.« Hinterher sprach der Prediger dann mit Wieschen. Das Mädchen wurde immer stiller, je mehr er sprach, und schließlich sagte sie: »Ich habe gedacht, dass ich darüber hinweg bin, aber dem ist nicht so. Mein Wort halte ich, und ich würde es halten, wenn ich auch in der Zeit gelernt hätte, einen anderen gern zu haben. Das ist nun nicht so, jene noch, der Wolfsbauer denkt in keiner Weise an mich, und es wäre mir schrecklich zu denken, wenn er glaubte, ich hätte auf den Tod seiner Frau gelauert. Ich bin kein eines Mal in der Kirche gewesen, ohne Gott zu bitten, dass er ihr ein langes Leben geben soll, seit dem Tage, dass sie sich mit mir ausgesprochen hat. Sie ist mir so lieb gewesen, als wie eine Schwester. Und wenn er eine andere findet, die ihm lieber ist, und die ist gut zu den Kindern, keine sollte es mehr freuen als mich, denn um alles in der Welt möchte ich nicht, dass er denkt, ich wollte ihn zwingen, weil seine selige Frau einmal diesen Wunsch hatte. Der Prediger gab ihr die Hand. Eine solche Antwort, die passt sich für eine christliche Jungfrau. Verlasse dich ganz auf mich. Mein lieber Freund soll nichts von ihr denken, was ihr nicht angenehm ist. Und nun will ich gern, wie es ihr Vater wünscht, eine kurze Abendandacht halten, und bei dem Kleinen wird es Zeit, dass wir uns zum Aufbruch rüsten. Während der Andacht sah er neben der Haustochter ein Mädchen knien, die ein Gesicht hatte, das ihn an seine selige Mutter erinnerte. Sie sah aus, als hätte sie viel Böses ausgestanden, aber als sie einmal nach ihm hinsah, merkte er, dass ihr Herz rein und gut geblieben war. Er sah hinterher, dass es die Magd war. Er wusste nicht, warum er nach ihr hinsehen musste, als sie die Stühle beiseite stellte, und er hätte gern gewusst, was es mit ihr für ein Bewenden habe, aber er fragte darum doch nicht danach. Es schummerte schon, als er mit den anderen durch die Heide ritt. In den Gründen stieg der Nebel auf, die Frösche knurrten in den Pümpen, von der Wohlt heulten die Wölfe den Mond an, und im Moore waren die Kraniche am Prahlen. In der Richtung nach Mellendorf zu war der Himmel rot, da brannte ein Hof oder ein Dorf. Errette sie, Herr, betete der Prediger in sich hinein, vor den bösen Menschen, behüte sie vor den frevelhaften Leuten. Sie waren meist am Bredlo, da polterten lauthals schreiend ein paar Krähen aus den Tannen. Prrr, rief Merkensgerd und riss sein Pferd zurück, und die anderen taten das auch und nahmen die Pistolen zur Hand. In demselben Augenblicke kam ein roter Schein aus dem Busche und eine Kugel flog über den Prediger hin, aber sogleich schoss der auch und hörte einen Mann aufschreien, und da sah er, dass ein anderer auf den Küster anlegte. Er ritt ihn über den Haufen, und als er kehrt machte, hörte er einen Schuss, und der Kerl, der sich gerade wieder aufrappeln wollte, fiel um. Merkensgerd hatte ihn geschossen. Als sie in der blanken Heide waren, hielt der Prediger an. »Lasset uns dem Herrn danken für seine Güte«, sagte er, indem er die Kappe abnahm, »lasset uns beten.« »Herr, Herr, meine starke Hilfe, du beschirmst mein Haupt zur Zeit des Streites.« Als er sich wieder bedeckt hatte, sagte er, »Es steht geschrieben, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden. Auf uns trifft das nicht zu. Wer seinem Bruder aus dem Hinterhalte nach dem Leben trachtet, der ist wie der Wolf. Sein Blut befleckt den nicht, der ihn erschlägt. Unsere Hände sind rein vor dem Herrn.« Am anderen Tage suchten Tedel, Renneken, Klaus und Merkensgerd das Bredlo ab. Die Wölfe hatten saubere Arbeit gemacht, eine Handvoll Taler hatten sie aber liegen lassen und ein paar gute Pistolen. »Das muss ich sagen«, meinte Tedel zu dem Wolfsbauern, »das ist ein Prediger, wie er zu uns passt. Ich dachte, der kann bloß mit der Schrift schießen. Aber was denkt man nicht alles von einem Menschen, ehe man nicht 3 Scheffel Salz mit ihm gegessen hat? Ich sage man bloß, unser Prediger, so einen soll man erst wieder suchen. Wer hätte das gedacht, als er den Tag hinter dem Machangelbusch saß und lauthals singen tat? Seit diesem Tage stand Puttfarken noch anders da als zuvor, und als er sich von selber anbot, auf Wache zu ziehen, und das so oft tat, wie die Reihe an ihm war, da brauchte er nicht erst darum zu bitten, und es wurde ihm der Kapelle gegenüber ein Haus gebaut, wie es sich schickte, und was da reingehörte, kam alles von selber an. »Nun fehlt euch bloß noch eine glatte Frau«, meinte der Burvogt, »dann habt ihr alles in der Reihe.« Aber Puttfargen schlug die Augen unter sich und sagte, »Damit hat es noch Zeit, Wulfsbur.« Als er aber abends über seinem Buche saß, musste er an die Magd vom Dreveshofe denken. Am anderen Tage, als er den Bauern beim Grabenmachen antraf und mit ihm vesperte, fing er an. »Burvogt, gestern hat er mir gesagt, dass in meinem Hause eine Frau fehlt, und ich sagte, dass es damit noch Zeit habe. Aber jetzt will ich ihm etwas sagen. In seinem Hause, da fehlt eine Frau. lass er mich erst zu Ende reden. Das sage ich nicht, weil ich denke, er kann jetzt schon seine selige Frau vergessen haben und seine Augen auf eine andere schmeißen. Dazu kenne ich ihn viel zu gut. Aber es ist einmal der Kinder wegen und dann auch, weil, was er nicht weiß, ein Mädchen da ist, das ihn vom ersten Tage gern hat, an dem es ihn gesehen hat, und das seinen Kindern die beste Zweitmutter sein wird, die man sich denken kann.